Vergangenes Jahr hatte sich die Firma auf Betreiben von Maas dazu verpflichtet, möglicherweise volksverhetzende Beiträge rasch zu prüfen und gegebenenfalls zu entfernen. Jetzt schreibe Maas, es werde noch immer zu wenig, zu langsam und oft auch das Falsche gelöscht. Außerdem würden fragwürdige Beiträge nicht so schnell geprüft, wenn Privatleute sie meldeten und nicht Organisationen. Maas bringt auch eine mögliche Regulierung auf europäischer Ebene ins Spiel. Dort sei man sich einig, dass von Hassbotschaften im Internet eine, so wörtlich, erhebliche Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden ausgeht. Je mehr sich Unternehmen wie Facebook selbst darum kümmerten, desto weniger müsse man vorschreiben.